Aufnahme, kann ich davon ausgehen, dass, ja, jetzt läuft auf jeden Fall eine Aufnahme, bei der ich sicher davon ausgehen kann, dass sie dann auch im Krähennest landet. Wunderbar, damit ist das geklärt. Gut, 21:05 Uhr, wegen technischer Probleme etwas verspätet, fangen wir an mit der Buchvorsprechstunde am 22. Februar 2016, der Montag nach Lampertheim. Und ohne weitere Umschweife kann ich dann an die Bundesvorstände die Anwesenden geben, nämlich Astrid, Hermi und Christos, und euch fragen, wie denn eure Woche war, wie euer Wochenende war, wissen wir ja schon alle. Astrid, fang doch an. Ja, andere bieten und mehr war dann auch nicht drin. Also von daher, das ist jetzt meine unspektakuläre Woche gewesen. Jo, Hermi, gibt's von deiner Seite außer BPT noch was zu sagen, was die Woche wichtig war? Außer BPT-Vorbereitung tatsächlich gar nichts. Das erstreckt sich von irgendwie TO-Vorschläge erstellen bis über Muffins backen für die VL, alles Mögliche. Jo, und Christos, was gibt's von deiner Seite noch zu erzählen? Vorbereitung war halt relativ heftig und BPT als solches sehr bekannt. Ich danke euch allen nochmal für den guten Bundesparteitag. Ja gut, so viel dazu. Gibt es bereits Fragen? Dann mögen mich die entsprechenden Leute bitte ans Saalmikro bewegen. Wenn das noch nicht der Fall ist, dann möchte ich an der Stelle erstmal kurz auf die Frage aus dem Pad eingehen, von der ich auch vorher schon wusste, deswegen weiß ich sofort, dass die da ist. Und zwar geht es darum, zum Thema weiterer Programmparteitag noch 2016, den wir durchaus brauchen könnten, bezüglich dessen, dass wir auch noch fertig werden müssen mit den neuen Programmverabschiedungen bis zur Wahl. Wie sind die Aussichten dafür, einen BPT 16.3 so bald wie möglich vorzubereiten und einen Termin zu setzen? Also ich denke, die Frage bezieht sich, also ich weiß das, bezieht sich, glaube ich, auch hauptsächlich auf den finanziellen Rahmen für sowas. Ja, sagen wir es mal so, da müssen wir jetzt noch mal sehr ernsthaft drüber und einen Bleistift anspitzen. Über Aussichten können wir da momentan überhaupt noch nichts sagen. Alles klar, gut. Aber ihr seid euch auf jeden Fall, also ihr habt das auf dem Schirm, auch wenn der sonstige Antrag dazu nicht zur Behandlung kam, ist das definitiv eine Sache, die ihr euch gewahr seid. Das können wir auf jeden Fall festhalten. Ja, auf dem Schirm haben wir's. Sehr gut. Dann Bastian und, nee, Right of Party war zuerst dran, dann Bastian. Ja, hallo. Der Antrag zu der Erhöhung der Mitgliedsbeiträge ist ja jetzt nicht angenommen worden. Ihr habt ja einen Budgetplan für 2016 gemacht. Mich würde jetzt interessieren, hatte der die Erhöhung schon irgendwie drin? Und wenn nicht, habt ihr dann, was ist sozusagen jetzt uns entgangen? Also wenn jetzt die Erhöhung gekommen wäre, wie hätte dann der neue Plan ausgesehen? Da hast du jetzt richtig Pech, dass die Schatzmeister nicht da sind. Das müssten die eigentlich beantworten. Ja, ich dachte, Hermi hätte ja. Also so wie ich die Schatzmeister einschätze, haben die wahrscheinlich verschiedene Budgets eingeplant und auch gemacht. Und das eventuellerweise nicht ganz so schlimm, dass wir nicht total überrascht sind. Ich habe den ersten Teil der Frage akustisch nicht mitbekommen. Ja, dann wiederhole ich das mal kurz. Also der Antrag, die Mitgliedsbeiträge zu erhöhen, ist ja nicht durchgegangen. Ihr habt ja einen Budgetplan für 2016. Und jetzt die Frage, war da entsprechend die Erhöhung schon eingeplant? Ich vermute ja auch eher nicht, so wie ich Lothar erkenne. Aber ihr müsst ja damit gerechnet haben, dass ihr das Geld eventuell bekommt und dann müsst ihr ja vielleicht auch schon einen zweiten Plan für 2016 mit der Erhöhung irgendwie im Tisch, in der Schublade gehabt haben. Ja, so wie es im Mumble-Chat schon steht, die Erhöhung wäre erst ab 2017 in Kraft getreten. Das heißt, die wäre für 2016 gar nicht erst vorgesehen gewesen. Da wollten wir uns einfach nur sehr, sehr viel Chaos ersparen. Also wie gesagt, für 2016 wäre das sowieso nicht im Budget drin gewesen. Ja, wäre sonst noch lustig geworden mit den Stimmberechtigungen, kann ich mir vorstellen. Genau. So, dann darf ich Bastian das Wort erteilen. Ja, erstmal schönen guten Abend. Nochmal zurück zu der vorhergehenden Frage nach einem weiteren Parteitag. Der Februarparteitag kam zu früh aus meiner Sicht. Man muss ja immer Fristen berechnen und ich glaube, eine ganze Menge Leute haben ganz, ganz viele zusätzliche Nächte verbracht, um hier Dinge zu tun für die programmatische Entwicklung. Ich würde mich sehr freuen, wenn der notwendige, ausdrücklich so auch bezeichnet von mir, notwendige Programmparteitag zumindest ansatzweise etwas auch abgesprochen wird oder der Vorschlag rechtzeitig kommt, dass die relevanten Gruppen, die Programmarbeit machen, auch einbezogen sind. Weil wir haben auch nur 24 Stunden am Tag. Man glaubt es gar nicht. Und Programmarbeit ist eine sehr zeitintensive Sache. Vielleicht kann man das irgendwie so auf den Nenner bringen. Dankeschön. Also ich würde da vielleicht noch gerne drauf eingehen. Ich glaube nicht, dass ein zusätzlicher Parteitag dieses Jahr, also quasi ein dritter, daran scheitert, dass der Bufo es nicht möchte. Wir haben halt tatsächlich ein Problem mit den Finanzen. Ich hatte beim Parteitag, als ich den Antrag zur Erhöhung des Mitgliedsbeitrags vorgestellt habe, ja bereits ein paar Zahlen in den Raum geworfen, die allesamt nicht schön werden. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das ganze Zeug beisammenhalten. Ja, sorry, das war überhaupt gar nicht eine Antwort auf meine Frage. Es geht um die Terminierung, nicht ums Geld. Ja, über die Terminierung können wir uns gerne dann Gedanken machen und unterhalten, wenn wir wissen, wie wir es finanzieren. Gut, dann darf ich an Roter Corsar geben. Herr Kollege Corsar, scheinbar gerade nicht in der Lage zu sprechen. Wir kommen darauf zurück. Right of Parley. Ja, Hermi, du hast im Treffen bemerkt, dass vermutlich kein Geld dafür da sein wird. Auf dem Parteitag waren ja zumindest 155 Anwesende bereit, in 2017 mehr Geld zu zahlen. Vielleicht gibt es ja die Bereitschaft, wenn man sagt konkret, wir wollen noch ein BPT machen und da ist der Spendentopf, bitte hier einwerfen, dass da dann auf diesem Weg dafür Geld zusammenkommt, wenn es nur ein Teil ist. Ich meine, so teuer sind die Parteitage ja auch nicht mehr. Ist auf jeden Fall ein Plan, den ich schon irgendwo in einem Pad mutiert habe, ja. So, sehr gut. Dann hätte ich jetzt selber noch eine Frage, muss ich zugeben. Und zwar, ich weiß nicht, inwieweit ihr dazu schon oder aus eurer Position heraus was sagen könnt, aber wir haben ja, soweit ich das weiß, da war ich schon leider nicht mehr da, die Antragsordnung für den Basisentscheid beschlossen und Sekor hat ja in seiner Abschiedsrede, also kurz bevor er gefahren ist, meine ich, ja erwähnt, dass auf juristischer Ebene dem, wo jetzt nichts mehr im Wege steht. Was mich beides sehr freut, denn ich mag den Bio sehr gerne, ist da jetzt halt bereits, und ich verstehe, wenn die Antwort nach 24 Stunden noch nicht ja ist, ist da bereits jetzt halt ein konkreter Plan und eine Idee da, wie man damit jetzt weiter verfährt? Gibt es da einen Fahrplan und irgendwelche Ergebnisse? Nein, das gibt es noch nicht, ist aber in Arbeit. Ja. Wir sind am Arbeiten, genau. Also es ist jetzt innerhalb von 24 Stunden, haben wir es nicht geschafft, aber wir haben ein, zwei Lösungsmöglichkeiten und versuchen das in einen gewissen Rahmen zu schaffen. Aber ich werde jetzt nicht irgendwie sagen, wir machen A oder B und dann klappt das nicht. Aber wir sind dran. Jo, perfekt. Also wie gesagt, ich verstehe das vollkommen, wenn am Montag danach noch kein kompletter Schlachtplan da ist. Alles klar, Bastian nochmal. Oder Moment, ich versuche nochmal, wenn Roter Corsar was sagen möchte, möge es jetzt tun, sonst schiebe ich ihn der Einfachheit halber erstmal wieder zu den Zuhörern. Dann Bastian, dann Bim. Ja, ich bin tatsächlich wieder da. Also, ich war nur ganz kurz am Schrank. Ist alles sehr schön mit dem Bio. Bastian, Moment, Bastian, Roter Corsar wollte gerade reden. Ja, ich habe den lokal stumm geschaltet, Entschuldigung. Also, bitteschön. Sorry, ich war nur ganz kurz am Kühlschrank, so geht das. Gibt unsere Satzung das her, dass ein nächster Programmparteitag tatsächlich auch bedeutet, dass wir diesen ewigen Satzungsdiskussionsquatsch tatsächlich auch verbannen können? Also keine Satzungsanträge, sondern tatsächlich diskutieren, sondern endlich mal die diversen Positionspapiere tatsächlich auch besprechen? Darf ich antworten? Da hätte ich dich gerade drum gebeten, ja. Danke, Astrid. Ja, die Frage kann man ganz klar bejahen. Das liegt in den Möglichkeiten des Bundesvorstands, der ja zu dem Bundesparteitag einlädt. Wenn in der Einladung nichts von Satzungsänderungsanträgen in der Tagesordnung drinsteht, dann können auch keine gestellt und beschlossen werden. Ich habe eine Gegenfrage. Ich habe eine Gegenfrage an Roter Corsar. Was genau ist das Ziel, dass wir keine Satzungsänderungsanträge nehmen? Dass wir tatsächlich die Programmanträge und vor allem die ganzen Positionspapiere tatsächlich auch mal besprochen kriegen. Und das nicht immer hinter die Satzungsanträge. Also wenn ich die Positionspapiere, die ich eigentlich hatte schreiben wollen, tatsächlich geschrieben hätte, hätte ich mich sehr geärgert über die Lebenszeit, die mir mal wieder geklaut wurde, mit endlos Diskussionen über Doppelmitgliedschaft und Eintrittsalter und was weiß ich auch immer. Und wenn wir mal einfach mal ankündigen, wir machen das definitiv gar nicht, dann kommen wir, glaube ich, auch mal dazu auch zu den bisschen exotischeren Positionen, zum Beispiel Entwicklungspolitik haben wir noch nie diskutiert. tatsächlich dann auch die Positionspapiere mal zu besprechen. Gut, dann darf ich jetzt an Bastian geben. Ja, nochmal zum Bio zurück. Da interessiert mich schon, inwieweit denn der Kontakt zur Gruppe derer, also irgendwann wurde sie ja mal als Splittergruppe bezeichnet, derer, die die Biosoftware entwickeln, besteht und ob es dann jetzt auch einen regen Austausch gibt. Zu welcher Gruppe genau, Basti? Bio, Basisentscheid Online, Software. Ja, ich weiß, nein, Bio habe ich schon verstanden, die andere Gruppe habe ich nicht verstanden. Ja, also die wurde mal als Splittergruppe bezeichnet. Es würde hier niemand an diesem Bio mitarbeiten und nicht weiterentwickeln. Das ist ja nicht wahr. Das ist ja in der ganzen Zeit geschehen, auch mit den Schweizer Kollegen zusammen. Jetzt will ich nur wissen, ob es da tatsächlich einen Kontakt gibt oder ob man den jetzt wieder herstellen muss. Dankeschön. Ich habe Kontakt zu der Schweiz hergestellt und habe mich auch mit einzelnen, wir werden uns auch mit einzelnen Leuten davon unterhalten, ob du es hier korrekt haben willst. Aber ich kann ja nicht sagen, ob wir die Codes übernehmen können oder ich kann ja nichts weiter sagen, weil wir keine Antwort haben. Ja, wenn irgendwie ein Vermittlungsbedarf besteht, dann spreche mich an. Dankeschön. Das machen wir doch, Basti. Aber wir haben ja die Kontakte zu den Schweizern. Also gerne auch über dich, mir persönlich egal. Sehr gut. Dann darf ich jetzt an BIM geben, denke ich, oder? Ja, Dankeschön und guten Abend erstmal. Frage an die Bufos, auch eher atmosphärisch. Wie habt ihr den BPT empfunden? Was war gut? Was könnte man verbessern? Wie habt ihr den erlebt? Möchtet ihr anfangen? Mach mal. Ich persönlich fand ihn superklasse. Er hatte, sei es tagesaktuelle Anträge wie Bargeld, er hatte Anträge zu Asyl, die mir persönlich sehr wichtig waren. Es waren viele Anträge da, wo es mir auch Spaß gemacht hat. Also im Großen und Ganzen war das aus meiner Sicht ein erfolgreicher Bundesparteitag. Ich habe neue Leute kennengelernt. Ich habe alte Piraten wieder gesehen. Wir haben eine gute Stimmung dort erlebt, also ich zumindest. Und es war auch eine schöne Diskussionskultur da. Ein schönes Erlebnis war, die österreichischen Piraten, es waren österreichische Piraten da, die waren total begeistert, wie wir umgehen miteinander. Und die wollen unser System kopieren zu Österreich, haben uns auch eingeladen, dahin zu fahren. Es war also von außen auch für Leute, die neu dabei waren, fand das super klasse. Mit einigen Neupiraten, mit denen ich gesprochen habe, die fanden das total klasse, dass man miteinander per Du alle redet. Ist egal, ob einer 30, 40, was weiß ich, 20 ist, 18 und so weiter. Dass das so ein Gefühl der Gemeinsamkeit ist. Und das habe ich auch so mitgenommen. Ja, was mich anbelangt, ihm selbiges, ich fand sehr, sehr schön. Ich fand die Diskussionen auch sehr schön, sehr sachlich. Das hat mir sehr gefallen. Wir sind auch sehr weit gekommen. Das fand ich auch sehr gut. Weil wir es gerade jetzt so nochmal einfach angesprochen haben, ich bin der BPT-Orga, der Versammlungsleitung, unseren Verpflegern, allen, die da einfach geholfen haben, dass das überhaupt möglich ist. Und endlich dankbar, die haben wirklich unheimlich viel Arbeit geleistet. Und ich glaube, die sind wirklich auch aus dem Zahnfleisch aus der Halle gekrochen hinterher. An der Stelle nochmal ein ganz, ganz dickes Dankeschön. Ja, im Prinzip kann ich mich den Kollegen da nur anschließen. Ich war zwar an sich irgendwie dieses Mal irgendwie in sehr, sehr viele Anträge involviert. Das ist mir auch eine Lehre. Deshalb werde ich nächstes Mal ein bisschen kürzer treten. Deswegen war ich irgendwie die ganze Zeit im Stress. Aber grundsätzlich haben wir doch irgendwie ordentlich was weggeschafft. Und ich bin echt froh, dass diese epischen GO-Schlachten in den Ausmaßen, wie wir sie früher schon hatten, langsam irgendwie so nette kleine Erinnerungen sind und das Ganze alles ein bisschen disziplinierter abläuft, sodass man da auch wirklich irgendwie richtig arbeiten kann. Also alles in allem schöner Parteitag. Ja, wunderbar. Gibt es weitere Fragen am Mikro? Jetzt wird es schon wieder ruhiger. Dann mache ich doch mal das mit dem Schweigen überbrücken. Frag den Bufu, habt ihr soweit Fragen an die Basis? Na, bevor wir dazu kommen, hätte ich dann doch noch eine Frage. Jo, dann mach. Ja, ihr hattet ja diese Abstimmung, Umfrage oder wie nanntet ihr es, also Mitbestimmung so groß angekündigt. Hattet ihr nicht auch das Gefühl, dass diese Umfrage auf dem Parteitag selbst total untergegangen ist, bis auf die Leute, die es taktisch nutzen wollten, um ihre Anträge zu pushen? Also ich habe nicht das Gefühl dass irgendwie die Ergebnisse bei jedem bei jeder Abstimmung relevant waren. Du, ich war so am Rotieren, ich habe das noch nicht mal vernünftig mitgekriegt, glaub's mir. Ich habe keine Ahnung, ich kann es auch nicht einschätzen. Wigbold, dazu? Oder was anderes? Es sind nur noch andere da. Lass sie doch auch was sagen. Na, eigentlich was anderes. Ich dachte, ihr macht jetzt eine Fragestunde. Ja, dann Moment. Dann erstmal Christos Hermi noch zu der Frage von Piratus was? Ja gut, die Lime-Survey-Umfrage, die Ergebnisse waren ja da. Aber ich würde jetzt niemandem unterstellen, dass man die Ergebnisse dazu benutzt hat, um dann einen Eintrag nach vorne zu bringen. Man hätte sie eventuellerweise anders machen können, aber es ist halt so passiert, wie es passiert ist. Vielleicht von mir dazu ein kleiner Hinweis. Ich weiß oder ich bin mir sehr sicher, weil ich sie auch auf Twitter teilweise gesehen habe, dass die Ergebnisse der Umfrage öffentlich zugänglich für jeden waren. Warum sie nicht, wie ursprünglich geplant oder angekündigt, auf dem BPT jeweils gezeigt wurden, das ist eine Frage, wo ich tatsächlich, bevor ich was Falsches sage, dich tatsächlich an die Versammlungsleitung selber verweisen würde. Weil ich glaube, nur da kriegst du die sichere Antwort darauf. Ich kann sie dir nämlich gerade auch nicht geben. Ich weiß aber, dass die sie dir geben können. Weiß zufällig einer, wo die öffentlich waren? Ich habe die nämlich selber gar nicht gesehen, nicht mal zu meinen eigenen Anträgen. Ja, aber das war doch die Mission Mitbestimmung. Komisch, dass das jetzt plötzlich so Wie gesagt, rede darüber mal mit der Versammlungsleitung. Da glaube ich, könntest du Antworten auf deine Fragen erhalten. Gut. Nur ein Ping, Geoffrey. Ja gut, Wigbold, dann Utzer, denke ich. Ja, also hallo, mir ist aufgefallen, sag ich mal, in Bezug auf eine DPA-Meldung, dass wir jetzt ein Internet-Sicherheitsministerium gründen wollen. Also beziehungsweise der Root-Antrag wurde eigentlich, ich weiß nicht, von der Presse, glaube ich, falsch gedeutet. Und es wird da jetzt wurde da geschrieben über DPA-Meldungen, dass wir ein Ministerium für Datenschutz und Internetsicherheit fordern. Dabei steht ja natürlich in unserem also in dem Root-Antrag, in dem Verabschiedeten, steht Bundesministerium für Datenschutz und Informationsfreiheit. Jetzt ist für mich die Frage, wie die Vorstände jetzt damit umgehen wollen oder also ich wollte es euch zumindest in Kenntnis setzen und die Vorstände, wie die damit umgehen, weil ich mal ein Ministerium für Datenschutz und Internetsicherheit ist nicht unbedingt das, was gemeint ist, beziehungsweise das, was die Piraten wollen, ja, weil das Verständnis für Internetsicherheit, glaube ich, das müsste dann erstmal diskutiert werden. Ich glaube, das hatten wir vorhin in der Redaktionssitzung. Die Öffentlichkeitsarbeit, also die Gruppe hat ja klipp und klar gesagt, dass was sie rausgehauen hat, das war das, was wir beschlossen haben und das, was die DPA im Endeffekt übernommen hat, war was anderes. Und auch da wurde dir, glaube ich, Wigbold gesagt, dass das so der Fall war. Also es ist in dem Moment, was wir rausgeschrieben haben, was im Endeffekt übernommen worden ist, war wohl was anderes. Da gebe ich dir recht, ja. Ja, das habe ich auch so verstanden. Ich wollte es hier noch mal anbringen, damit es auch so zur Kenntnis kommt, damit man das nicht so weiter transportiert, wie es publiziert worden ist, sondern das gegebenenfalls richtigstellen kann, wenn man darüber gesprochen wird. Ich glaube, wir hatten uns vorhin geeinigt, ich müsste jetzt nachlesen, darauf geeinigt, dass da ein Blogpost kommt. Ja, genau, aber ich dachte jetzt hier in der Runde mit dem Publikum. Deshalb wollte ich da nochmal die Chance geben, darauf nochmal einzugehen. Danke. Achso, ja, ist ja nicht schlimm. Danke dir. Utze wollte was sagen, jetzt ist er wieder weg. Bastian ist aber da, bitteschön. Ja, ich muss nochmal nachfragen. Also, wenn wir eine Lime-Survey-Umfrage machen, von dem Stellenwert, den sie hatte. Dann kann man sich ja, glaube ich, drüber streiten, ob das eine sinnvolle Idee ist oder eine weniger sinnvolle Idee. Wenn sie denn aber gemacht wird, dann sollte doch das Ergebnis allgemein zugänglich öffentlich sein und nicht irgendwo versteckt, dass wenige sie dann kennen und gegebenenfalls sich auch darauf vorbereiten können, in ihrer Argumentation zum Beispiel. Sollte es prominent verlinkt sein, wie man so schön sagt, und das, glaube ich, war nicht der Fall. Und jetzt so darauf hinzuweisen, man müsste dann mal die Versammlungsleitung fragen. Versammlungsleitung hat genau null damit zu tun. Das ist eigentlich in der Verantwortung des Bundesvorstandes, der diese Umfrage erstellt hat. Die hätte man dann, wenn man dann fair ist und gerecht ist, hätte man doch bitte dann schon allen zugänglich machen müssen. Da gibt's ja so Antragsportal, da gibt es so Wiki-Seiten, hätte ich dann schon erwartet, dass es da steht. Oder man hält sich tatsächlich zurück, bis der Parteitag vorbei ist. Aber so ein Mischmasch finde ich nicht so gut. Lieber Basti, du hast vollkommen recht. Man hätte das sicherlich auf eine andere Seite publizieren können. Ich habe dem Sven oder den Sven gesagt, er soll es ganz schnell raustwittern, damit es draußen ist. Ich habe den Link, glaube ich, irgendwo rein. Müsste mal bei Sven Stückel Schneider gucken. Schweiger, Entschuldigung. Der hat es am 21. Februar rausgehauen. Und ich werde auch keinen Einfluss, also ich werde keinen Einfluss auf irgendeine VL nehmen. Wenn die VL das nicht macht oder in irgendeiner Art und Weise, warum sie es nicht gemacht hat, ist es vielleicht untergegangen oder was auch immer, ist nicht mein Ding. Aber wir haben es auf jeden Fall oder ich habe es versucht zu veröffentlichen. Ich hoffe, Basti, das reicht so als Antwort. Naja, nicht. Wenn du ganz eine Gegenfrage zu hast, gerne. Ja, nicht ganz, weil was hat die VL damit zu tun? Die VL macht eine Versammlung. Die hat ja nichts damit zu tun, dass ein Umfrageergebnis veröffentlicht wird. Und über Twitter nun mal gar nicht, weil nicht alle haben Twitter und da gucken da alle 5 Minuten rein oder haben da eine super, super Auswertungsgeschichte. Das gehört letztendlich auf eine Wiki-Seite, wenn man es denn so macht. Und das würde ich mir auch wünschen für die Zukunft. Zumal, und das finde ich dann schon sehr beeindruckend, diese Dinge doch sehr, sehr ja, unterschiedliche Ergebnisse gegeben hat, also überraschende Ergebnisse zum Beispiel. Und das ist da nicht in Ordnung. Also dann lieber zurückhalten bis nach der Versammlung und zwar komplett und nicht irgendwie über kurze Kanäle, halbe Kanäle oder Viertelkanäle oder Pastebin oder und sowas. Das ist nicht in Ordnung. Aber vielleicht kann man ja daraus lernen, das ist eigentlich mein Anschluss. Ich glaube, in unserer offiziellen Publikation der Flaschenpost irgendwie sogar vor, diese Umfrageergebnisse. Müsste man nachgucken, aber Basti, es ist ja nun tatsächlich so, an sich hatte wohl, wenn ich das richtig in Erinnerung habe jetzt, Sequel in der letzten Bufo-Sprechstunde gesagt, oder auf jeden Fall gesagt gehabt, dass er es gerne so machen möchte, dass die jeweiligen Umfrageergebnisse zum Antrag mit dazu geliefert werden, wenn der jeweilige Antrag besprochen wird. Darum hat er vermutlich, so wie ich ihn kenne, die Versammlungsleitung gebeten, sonst hätte er es nicht so gesagt. Und wenn die Versammlungsleitung das dann sich entschieden hat, das dann doch nicht zu machen, jetzt während des Parteitages die Ergebnisse der Umfrage zum jeweiligen Antrag mit dazu zu liefern, dann ist das eine Entscheidung der Versammlungsleitung und die Gründe dafür musst du dort erfragen. Dass jetzt im Moment einfach, dass das mit der Umfrage und der Veröffentlichung etwas merkwürdig gelaufen ist, ist tatsächlich auch ein bisschen der Hektik geschuldet und der Tatsache, dass wir alle wirklich am Rotieren waren. Wie gesagt, Hermie und ich haben ja im Moment überhaupt nicht großartig was mitgekriegt und Christos hat dann dafür gesorgt, dass es auf jeden Fall erstmal so rausgeht. In der Flaschenpost müsste ich jetzt nachgucken, da habe ich jetzt auch nicht nachgeschaut. Astrid, aber du wirst mir doch zugestehen, dass wenn die Versammlungsleitung dann einige Ergebnisse auf den Beamer packt, muss sie ja wohl irgendwie Zugriff haben auf alle Ergebnisse. Also wie sagt man, entweder alle oder gar nicht. Weil dann wirkt das nämlich selektiv, das finde ich sehr, sehr unschön. Ja, aber an der Stelle muss ich dich tatsächlich an die Versammlungsleitung verweisen, Bastian, weil auf das, was die Versammlungsleitung während des Parteitags tut, der Vorstand keinen Einfluss hat, nicht nehmen kann und nicht nehmen darf. Das wissen wir beide. Aber Basti, ich gebe dir recht, wir werden das nächstes Mal besser machen, indem wir es woanders hin versetzen. Sind wir uns da einig, dass es auf jeden Fall so weit ist, dass wir es in irgendeiner Art und Weise besser hinkriegen? Ich sehe gerade, dass die Flaschenpost das die Auswertung gemacht hat, aber wir werden es auch offiziell nächstes Mal noch woanders noch zusätzlich veröffentlichen. Ja, auch wenn die Flaschenpost da dieses Ergebnis zugestellt bekommt, das wäre ein einfaches gewesen an die Leute, die daran teilgenommen haben, das auch zuzustellen. Aber gut, lassen wir es mal dahingestellt sein. Ich will einfach erreichen, dass man da besser wird, weil es dann doch eine Brisanz hat. Ihr werdet das, ich befürchte es, ihr werdet das auch irgendwann noch hören, aber in einer anderen, beim anderen Organ, weil ja viele da so ihre Messer wetzen und das hätte man sich dann ersparen können. Dankeschön. So, Christoph hat dazu was. Über die Bewertung wird man vermutlich von verschiedenen Seiten Verschiedenes hören. Mich würde jetzt mal von euch interessieren, welchen Mehrwert seht ihr in dieser Umfrage oder seht ihr darin überhaupt einen? Was hat es uns gebracht oder nicht gebracht? Kann ich? Bitte. Okay. Okay. Diese Umfrage, das war zumindest meine Hoffnung. Ich werde es mir dann auf jeden Fall auch nochmal angucken. Sollte eigentlich dann auch den Hinweis geben, was eine wirklich größere Gruppe als die, die normalerweise am Parteitag anwesend sind, aus dieser Partei so zu den Anträgen sagt, beziehungsweise wie sie abstimmen würden, wären sie denn da? Das ist das eine, was ich eigentlich sehr schön finde, weil wir sonst, weißt du, wir sind immer so eine relativ homogene Gruppe an Aktiven. Du triffst auf den Bundesparteitagen ja immer so ziemlich dieselben Leute, die siehst selten mal viele neue Gesichter. Und von daher ist es schon interessant, was sagen denn die, die eben nicht anwesend sein können. Das ist das eine. Und das andere Ding ist, dass ich tatsächlich den Eindruck hatte, dass sich auch ziemlich viele, die dort anwesend waren, jetzt und vielleicht nicht zu den Antragsmumbles Zeit gehabt haben, sich über die Umfrage noch mal ein Stück weit mit den Anträgen beschäftigt haben, was mich persönlich dann eben auch sehr gefreut hat, was vielleicht dann tatsächlich auch dazu geführt hat, dass die Diskussionen qualitativ doch recht hochwertig waren. Da kann ich allerdings nur spekulieren, aber ich habe schon den Eindruck, dass das mit ein Faktor gewesen ist. Okay, dazu zwei Nachfragen. Du hast die Formulierung verwendet, ich hatte gehofft, dass sich viele damit auseinandersetzen. Das klingt so ein bisschen nach nicht erfüllter Hoffnung. Und zweitens, wie viele haben denn tatsächlich geantwortet? Entschuldigung, kleine Nachfrage, Christoph, weil ich jetzt den ersten Teil nur ein bisschen abgehackt gehört habe. Ich habe dummerweise irgendwo hingeklickt und dann gibt mir Mumble den Ton wieder nicht mehr. Sagst du den ersten Teil der Frage bitte nochmal? Ja, du hast gesagt, ich hatte gehofft, dass sich viele damit auseinandergesetzt haben oder auseinandersetzen, die nicht zum Parteitag kommen oder eine größere Gruppe oder irgendwie so hast du gesagt. Das klang in meinen Ohren so ein bisschen nach nicht erfüllter Hoffnung. Oh doch. Wie viele waren es denn? Wie gesagt, ich habe es jetzt noch nicht nachgeguckt, aber es waren wohl recht viele, die sich beteiligt haben und deutlich mehr als am Parteitag anwesend waren. Okay, gut, danke. Ich kann das mal nachgucken, aber ich meine, dass es um die 2000 waren. Ich kann mal kurz nochmal in die Daten reinschauen, aber die Zahl ist mir hängen geblieben. Tu mir die Liebe mal bitte, ja. Ah gut, 1200 waren es. Ja. Aber das ist schon eine recht große Masse und das finde ich dann auch gut. Ja, wobei das ja freundlich geschätzt ist, ne? Also wenn ich sage, eigentlich darf ich nur die werten, die 317, wenn man es ernst nimmt. Also wie gesagt, das vorsichtig rechnen. Da die unvollständigen Antworten jetzt einfach mal reinzuzählen, wo einer nach drei Dingern keinen Bock mehr gehabt hat. Naja, meine Güte, es ist ja auch irgendwo ein Stück Beteiligung, das auf der einen Seite, aber so prinzipiell gesehen hast schon recht. Nur wie gesagt, ich war eigentlich sehr interessiert dann auch daran, wer möchte da eigentlich auch mehr drüber wissen, wer möchte sich das durchgucken. Das fand ich eigentlich auch, war eine ganz interessante Sache. Die hohe Anzahl der unvollständigen Antworten lag zum größten Teil auch daran, dass wir ein paar Tage vor dem Parteitag ordentlich gededost wurden. Das habt ihr alle gemerkt, dass ab und zu mal das Wiki oder die Pads in die Knie gegangen sind. Unter anderem halt auch der Server der Umfrage, der hat ziemlich gestrauchelt. Und wir haben auch viel Rückmeldung bekommen, dass die Leute Schwierigkeiten hatten, die Umfrage zu beenden aus diesem Grund. Es sind halt so leider so Sachen, die kann man vorher nicht planen und auch nicht wissen, sondern naja, muss man halt durch. Ja, ansonsten vielleicht noch von meiner Seite nochmal auch das ARCO-Feedback. Wir werden uns beim nächsten Mal, sofern das dann noch in meiner Aufgabenbereich liegt, auch Mühe geben, noch früher fertig zu werden mit der vorläufigen Antragsreihenfolge und den Konkurrenzen, sodass wir beim nächsten Mal idealerweise mal anpeilen können, die Umfrage mindestens 2 Wochen laufen zu lassen. So, jetzt hat Bastian nochmal, dann Right of Play. Ja, nur ein kleiner Hinweis. Also ich habe mir das ja ein bisschen angesehen und vielleicht macht sich mal jemand die Mühe, die tatsächlichen Abstimmungsergebnisse mit den Ergebnissen aus dieser Umfrage zu vergleichen. Bei denen, wo ich es gemacht habe, kann ich klar sagen, dass diese Sachen nichts miteinander zu tun haben. Und das finde ich bemerkenswert. Und deswegen sollte man sich überlegen, wie man so ein Tool einsetzt, wann man so ein Tool einsetzt und mit welchem Ziel. Weil sonst wird es dann doch ein bisschen komisch und ich denke mal, es hat uns nichts genützt. Also auch wenn da 1200 teilnehmen, das ist alles eine sehr zufällige Geschichte und dann müsste man auch sehen, waren die alle stimmberechtigt, weiß ich nicht, gab es keine Antwort im Vorfeld. Also bitte das nächste Mal ein bisschen mehr mit einem gewissen Hintergrund und nicht so aus der Hüfte geschossen. Von wegen alle stimmberechtigt, das hat Seko auch gesagt, die Umfrage ist an alle Mitglieder verschickt worden, uneingedenk der Stimmberechtigung oder nicht. Also das hatte Seko aber auch vorher gesagt gehabt. Also Moment. Das wäre ja schon fast fahrlässig, wenn man es dann halt so macht, weil da eine Relevanz draus zu ziehen ist recht schwierig. Das muss ich mal ehrlich sagen, weil auf dem Parteitag sind meines Wissens nur Stimmberechtigte, die da abstimmen. Dankeschön. Ja, ich weiß. Es ging tatsächlich darum, Meinung herzukriegen. Ja, wie mit dieser Gegenüberstellung, Bastian, weil du da fragtest, ob wir jemanden TM fragen könnten und du hast ja schon damit angefangen. Magst du das nicht einfach mal machen und eine T-Seite damit machen? Das ist mal dieser Scheißjob in der Piratenpartei, ne? Das kenne ich schon. Ich weiß es noch nicht. Das ist aber bei den Anträgen, die mich interessieren, habe ich es gemacht. Vielleicht mache ich das für alle, aber das müsste ich dann irgendwie dann wissenschaftlich machen. Ich bin kein Wissenschaftler. Aber vielleicht suche ich jemanden, der mir hilft. Das wäre eine Idee, oder? Ja, okay, gerne. Ich sehe mal, wen ich finde. Gut, dann haben wir den Residuum am Mikro. Oder auch nicht. Oder doch? Oder auch. Hi. Servus. Wie wäre es denn mit den Ergebnissen der nächsten Umfrage, wenn man die dann dazu verwendet, die Antragsreihenfolge entsprechend damit festzulegen? Das haben wir beim letzten Mal in Würzburg gemacht. Das hatte sich, wir haben uns damals in Würzburg oder nach Würzburg für Lampertheim bewusst dagegen entschieden, das zu machen, weil das für uns wahnsinnig schwierig wurde. Man musste, es wurden deutlich mehr Leute in den Prozess eingefügt und wir haben nach hinten raus wahnsinnig Zeitprobleme bekommen. Also wir haben gemerkt, dass das für uns von den Leuten und von den Fristen her verdammt schwierig wurde. Also das führte dazu, dass wir unsere Tagesordnung und unsere technische Ausstattung in Würzburg erst abends um 23.30 Uhr fertig hatten und dann noch 4 Stunden vor Ort arbeiten mussten dafür. Also das hat sich so nicht wirklich bewährt. Das müsste man sich nochmal anschauen, ob das geht, aber die gesamte Versammlungsleitung inklusive ARCO war da sehr ernüchtert von Würzburg. Warum? Also hätte man die Umfrage nicht dann irgendwie eine Woche früher starten können und beenden können? Beziehungsweise auch, wenn ich jetzt das mit Würzburg vergleiche, in Würzburg gab es, da war den meisten Leuten klar, dass dort nicht viele Anträge behandelt werden. Ich glaube, das war jetzt hier, wenn man allein schon die Teilnehmer an der Umfrage sieht, da war doch das Interesse an den Anträgen an sich, glaube ich, schon höher als für Würzburg. Entschuldigung, da hatte Geoffrey vorhin ja sowieso schon gesagt gehabt, dass er hofft, dass es zum nächsten Parteitag eben klappt, dass man wesentlich früher fertig ist als Antragskommission und dann kann die Umfrage an sich auch wesentlich früher starten. Das gehört zu den Sachen, da muss man halt organisatorisch ein bisschen dran ziehen und dann kommt es auch ein bisschen drauf an, wie viel reinkommt. ganz kurz die Antragsreihenfolge angeht. Ich möchte nicht in Bausch und Bogen verdammen. Man muss sich da halt wirklich genau anschauen, wie weit es funktioniert, weil in Würzburg haben wir das versucht und es funktionierte für uns intern weniger gut. Das hat man dann auf dem Parteitag, hat das nicht zu massiven Problemen geführt, aber es funktionierte für uns intern eher weniger gut und dementsprechend ich nehme das mal auf, auch wenn es nicht, also ich kann jetzt nicht sagen, ich nehme das als Feedback auf, weil es ja nicht meine Zuständigkeit ist, aber man kann ja nachdenken, ob man gerade, wenn man jetzt eine Umfrage zu dem Thema macht, das vielleicht kombiniert, aber weder darf ich das allein entscheiden, noch kann ich sicher sagen, dass ich jetzt aus meinem Blickwinkel her die Idee sonderlich gut finde, weil sie doch so oder so immer mehr Arbeit bedeutet. Gut, so nochmal? Es wird ja demnächst dann vielleicht ein Mumble zum BPT 16.1 geben, so eine Nachbereitung. Und all diese Tipps, Informationen, Wünsche könnte man da vielleicht auch so in einem Bereich einfließen lassen. Ja, und dann wären nebenbei merkt wahrscheinlich auch noch ein paar Leute mehr da, die auch direkt in diesem Flow drin sind sozusagen. Nun gut, jetzt habe ich vorher, ist es nicht dazu gekommen, aber hat der Buchful denn Fragen an die Basis, wenn ich jetzt gerade niemanden wieder am Saar-Mikro sehe? Wie geht's euch denn? Jo, läuft soweit. Hab heute lang geschlafen. Mich würde auch interessieren, wie so der Eindruck der Leute hier ist, vom BPT, die da waren oder auch im Stream verfolgt haben. Da. Ja, Christoph. Also ich habe mal Stream verfolgt. Erstmal, der Stream ist, so wie ich es beobachtet habe, sehr gut gelaufen. Da hat man in der Vergangenheit auch immer wieder mal anderes gehört. Von daher schon mal vielen Dank. Mich haben zwei Dinge verwundert. Zum einen, dass sehr viele Anträge geheim abgestimmt worden sind, wo ich mir gedacht habe, naja, also das bräuchte es bei dem Antrag nicht wirklich. Und ich hatte den Eindruck, als ob dieses Getrolle wieder mehr wird mit GO-Anträgen und ähnlichem. Mehr zur Stimmung kann ich natürlich nicht sagen, weil ich war ja nicht da. So, Right of Pali war als nächster da, dann Bastian. Was mich ein bisschen erschreckt hat, das war der Antrag in Richtung Länderfinanzausgleich. Und zwar speziell halt diese Begründung, damit kriege ich jetzt endlich mal die faulen Landesverbände, dass sie dafür sorgen, selber irgendwie Einnahmen zu generieren, damit die uns nicht alles auf der Tasche liegen. Piraten halten ja an vielen Stellen ein positives Menschenbild irgendwie vor sich und tragen das schön durch die Welt. Und an der Stelle fand ich, das kam das irgendwie so Hartz-IV-mäßig rüber, so fördern und fordern. Naja, also da hat ja zum Beispiel der Schatzmeister aus Sachsen das irgendwie anhand von Zahlen ganz nett erklärt, dass zum Beispiel Sachsen Summe X irgendwie hat und dafür aus dem Länderfinanzausgleich irgendwie noch einen dicken Batzen draufkommt und die Länder, die halt einzahlen, die gucken dann in die Röhre und haben im Endeffekt dann sogar weniger als die Nehmerländer und das ist halt relativ unfair. So, dann, jetzt, damit ich die Reihenfolge nicht durcheinander werfe, ich glaube, ja genau, Bastian, Yoshibär, Bastian, Janis, so. Also zunächst erstmal, ich rate jetzt ab, einzelne Anträge zu diskutieren, da hätte ich auch eine ganze Menge zu sagen. Aber wenn ihr schon gefragt werdet, wie war es denn? Erstens mal, alles Ambiente gut, Halle ausreichend bis gut, man hat sich da wohlgefühlt. Es gibt immer irgendwas zum Rummosern, aber bitte, ja, es gibt nichts Perfektes. Ton war gut, muss man sagen. Licht war auch weitgehend gut, bis auf das die Beleuchtung des Grauens des Podestes. Das war schon ein bisschen skurril. Ein bisschen hätte man auch was da machen können. Aber okay, das ist alles handelbar. Was sehr negativ aufgefallen ist für mich, war die Frageschlange. Das ist der Versammlungsleitung weitgehend entglitten, weil da waren dann, weiß ich wie, 5 am Pro und 5 am Kontra-Mikrofon und 20 an der Frageschlange, die sich ja auch mal fleißig vorgedrängelt haben und dann ihre Statements verbreitet haben. Da werden wir, glaube ich, an der GO was ändern müssen, dringend was ändern müssen. Hier Antragsbüro und sowas hat alles wunderbar funktioniert. Sehr entspannt übrigens, im Gegensatz zu anderen Parteitagen, muss man ganz klar sagen. Es waren überall nur servicebefreundliche Menschen da. Ich kann mich überhaupt nicht beklagen über den Ablauf. Ein paar Fußfallen müsste man noch beseitigen auf ein paar Parteitagen. Da müssen wir ein bisschen dran arbeiten. Aber das sind Kleinigkeiten. Ganze Ambiente hat eigentlich prima gestimmt, ist genau das, was wir brauchen, dass dieses Luxus-Equipment, was wir früher gefahren haben, brauchen wir nicht wirklich. Und wir haben auch festgestellt, dass Internet mit SIM-Karten geht. Auch das erspart letztendlich unglaublich viel Kosten. Gibt nicht wirklich was vor Ablauf zu meckern. Das Einzige, vielleicht Verwaltungsleiter-Team sollte dann untereinander merken, wenn jemand völlig von der Rolle ist oder überfordert ist, dass man denen dann mal eine Pause gönnt. Aber das haben wir vorher auch schon irgendwann gehabt. Letztendlich, wenn man einen Strich drunter zieht, so als Benutzer, als Gast, als stimmberechtigtes Mitglied, hat das schon gepasst. Ich habe auch gehört und ich habe dann auch gesehen, dass der Stream einigermaßen gut funktioniert hat. Das ist ja bei uns auch immer so eine wunde Stelle. Und optimieren kann man immer, aber bitte, wer optimieren möchte, soll auch gleich sagen, wie es bezahlt wird. So mein Fazit, eigentlich ein sehr ruhiger, seriöser und angenehmer Parteitag. So, der Jan, der Yoshi-Bär war kurz noch vor dir dran. Ja, Yoshi-Bär, bitte. Ja, ich habe eigentlich nur kurz eine Sache, die mir aufgefallen ist. Ja, jetzt gerade bei meinem Antrag auch, aber dass im Parteitag Argumente teilweise zu Anträgen kamen, die vorher in der Diskussion nie aufkamen und auch die Leute, die sich meistens aufgeregt haben, dass irgendwas nicht richtig sei, die hat man vorher Wochen, Monate lang nicht gehört. Also das fand ich dann doch schon schade, weil man da vielleicht hätte im Vorfeld schon so einiges ausbügeln können. Ja, das ist aber dummerweise häufig so. So, Janis. Ja, hallo. Also ich war selber beim BPT nicht dabei. Ich habe aber den BPT medial verfolgt und ich wollte einfach sagen, dass ich ziemlich begeistert bin. Ich fand es auf sehr hohem Niveau diskutiert, auch wenn ich manche Argumente nicht so verstanden habe, also nicht so der Meinung war. Aber ich wollte einfach nochmal sagen, also ich finde es echt klasse und das hat mich dazu bewegt, als ich gesagt habe, ich möchte mich bei der Piratenpartei eben engagieren. Ich hoffe, ich durfte das jetzt sagen, auch wenn ich jetzt nicht vor Ort beim BPT dabei war. Du darfst hier alles sagen. Das ist vollkommen okay. Danke dir. Ja, natürlich, überhaupt kein Problem. So, Christoph, was hast du noch? Oder, nee, du warst doch gerade schon mit Feedback zum BPT dran, oder? Ja, mir ist noch was eingefallen. Ach ja, dann mach doch mal Nachtrag. Danach sage ich selber, glaube ich, noch kurz was. Ja, mir sind noch ein paar Sachen aufgefallen beim Gucken. Zum einen, ich fand den Aufbau vorne dieses Mal etwas unheimlich. Diese zwei Reihen, ich weiß nicht, was das alles war, da war ein permanentes Gewusel da vorne hinter den Tischen, zwischen den Tischen. Das hat zumindest im Stream sehr unruhig gewirkt. Weiß nicht, ob man das in Zukunft wieder anders machen kann. Was mir weiterhin aufgefallen ist, was mir so bislang, ich habe es noch nie gesehen, die Leute, die ihren Antrag vorstellen, die sind von der Diskussion weitgehend ausgeschlossen. Das sind in den Meinungen oder was auch immer das sein soll, häufig Fragen drin. Das sind zum Teil auch, Halbwahrheiten bis hin zu falschen Dingen, die da gesagt werden. Und die Antragsteller stehen vorne, müssen zuhören, zuschauen und können nicht drauf antworten, dürfen nicht drauf antworten. Ich finde, das sollten wir ändern. So, Alkohol, möchtest du gleich als Erster noch oder soll ich noch kurz was sagen? Ja, lass mich kurz zum Aufbau was sagen, dann haben wir das auch geklärt. Dass es zwei Reihen beim Aufbau auf der Bühne gibt, das hat sich über die Jahre so etabliert. Das ist einmal vorne das Front Office mit allen als Ansprechpartner und hinten sitzen die Leute, die ja die Versammlung organisatorisch ein bisschen in der Hand nehmen, neben der Versammlungsleitung. Es war diesmal anders aufgebaut als die letzten zwei, drei Male, ein bisschen ungünstiger. Das Gewusel lässt sich einfach nicht beseitigen in dem Maße, weil da hinten auch gearbeitet wird und da müssen Absprachen getroffen werden. Teilweise, wenn Systeme ausgefallen sind, musste da reagiert werden. Also das lässt sich nicht viel optimieren. Ja, es liegt halt daran, dass dieses Mal die Versammlungsleitung selbst auf Höhe des Backoffice saß und damit halt diese beiden Reihen zwingend auch im Blick waren. Das ist ein Layout-Problem gewesen, das dadurch bedingt war, dass die Bühne, die wir dieses Mal hatten, schmaler war wie die durchschnittlichen Bühnen, die wir sonst hatten. Ansonsten noch wollte ich kurz sagen, ich fand einerseits die Abstimmung gar nicht so viele, wie Bastian schon geschrieben hat. Wir hatten gesamt drei Geheime. Das ist eigentlich gar nicht so viel. Ich fand selbst das mit der Nosferatu-Beleuchtung selber übrigens sehr, sehr stilvoll. Also meiner Meinung nach dürfen wir das gerne beibehalten. Und letztendlich, was die Sache auch angeht mit den fehlenden Möglichkeiten der Fragesteller Stellung zu nehmen, das ist tatsächlich was, was dieses Mal deutlich offensichtlicher würde, aber nicht anders war als sonst, weil ich glaube, das fiel einfach dadurch viel stärker auf, dass wir nur Programm gemacht haben und keine Kandidaturen zwischendurch. Die GO hat sich in dieser Hinsicht nämlich im Vergleich zu früheren Parteitagen gar nicht geändert. Also zumindest wäre mir nicht bekannt, an welcher Stelle. Ansonsten fand ich den Parteitag persönlich deutlich arbeitsamer als die vergangenen Parteitage. Einerseits für mich persönlich, andererseits hatte ich auch das Gefühl, dass allgemein eine viel konzentriertere Stimmung da war. Es waren immer mehr Leute im Saal, es war ruhiger, es war eine sehr, sehr rege Beteiligung an den Programmdiskussionen. Es war umgekehrt, was man jetzt nur weiß, wenn man vor Ort war, draußen im Vergleich deutlich weniger los, da wo die Leute sonst immer quatschen und rauchen, was vielleicht auch am Wetter gelegen hat. Aber ich hatte das Gefühl, es war eine sehr, sehr arbeitsame Atmosphäre im Vergleich zu sonstigen Parteitagen. Und dementsprechend finde ich, als Parteitag ist ja eigentlich ein sehr, sehr gelungenes Wochenende gewesen. Christoph, bitte. Ja, du hast recht. Das war genauso wie bei den vorangegangenen Parteitagen auch. Es ist mir nur dieses Mal extrem aufgefallen, deshalb habe ich es jetzt angesprochen. Ach ja, übrigens, weil gerade noch zwei Leute im Mumble-Chat fragen bezüglich ruhig. Vielleicht, ich weiß nicht genau, ob ihr darauf anspielt, aber ich glaube, ihr spielt darauf an, dass die Versammlungsleitung derartig oft die Versammlung ermahnt hat. Das ist eine Sache, die zumindest meiner Meinung nach tatsächlich am Sound lag, weil der Sound war nämlich auf der Höhe der Bühne befestigt und ging komplett nach vorne. Das bedeutet, die Versammlungsleitung selbst hatte den mit Abstand schlechtesten Sound der gesamten Halle und waren deswegen die einzigen, die gemerkt haben, wenn es zu laut war, während der Saal selbst eigentlich immer großartigen Ton hatte. Das merkte man halt leider als Versammlungsleitung dieses Mal weniger. Dementsprechend, die Versammlung war wirklich ruhig. In dem Fall ist tatsächlich die Versammlungsleitung, die zwei Leute, die da saßen, die einzigen gewesen, denen das zu laut war. Bastian, nochmal. Da müssen wir mit Monitorboxen was machen. Astrid erstmal. Kleine Ergänzung dazu. Ich durfte ja auch hier und da mal da oben auf der Bühne stehen. Du hast da oben tatsächlich kaum dein eigenes Wort verstanden, geschweige denn die Fragen von den Fragestellern beziehungsweise die Statements. Also hast wirklich nur die Hälfte mitgekriegt, wenn du da oben gestanden hast. Ja, da muss man im Monitoring ein bisschen noch arbeiten. Also ich habe es nicht so als störend empfunden, aber ich glaube, der Christoph hat das gerade gesagt, mit diesem Argumentenaustausch, also auch den komische Unterstellungen, die dann irgendwo von den Pro-Contra kommen. Ich habe ja da ein paar Mal Augen gestanden und da kocht dir natürlich ein bisschen das Blut. Also das muss man ganz klar sagen. Da würdest du natürlich sofort gerne antworten. Ist aber vielleicht gar nicht notwendig, weil wenn du da oben stehst und da unterstellt dir gerade jemand wieder niederste Beweggründe, es ist, glaube ich, ganz gut, dass du im Moment nicht antwortest, sondern das einfach vorübergehen lässt, weil die Versammlung das, glaube ich, ganz gut einschätzen kann, was ein gutes Argument oder ein gutes Gegenargument ist. Du hast ja dann noch ein bisschen Zeit, im Abschluss deinen Antrag zu verteidigen. Also ich behaupte mal, dass man sich da nicht aus der Ruhe bringen lassen muss. Entweder ist der Antrag an sich gut, sodass eben gerade bei Antrieb mit zwei Drittel Mehrheit, die Versammlung grundsätzlich das alles versteht und gutieren kann, oder er ist halt Mist und dann kriegst du auch deine zwei Drittel nicht. Also auch da kriegst du wahrscheinlich auch nicht eine einfache. Das ist dann halt so. Es ist der heiße Stuhl da oben und das muss man aushalten und ich hätte auch mehrfach gerne was dazu gesagt, was andere sagen und muss ich nicht. Das löst sich auf. Also insofern wird ja auch ein Antrag nicht auf dem Parteitag diskutiert, sondern er wird eigentlich im Vorfeld diskutiert, der kommt dann fertig an. und dann entscheidet sich, ob der die Reife hat, dass dann eben die nötige Mehrheit erreicht ist. Und wenn da jemand was sagt, was dir da oben nicht gefällt, dann ist es halt so. Aber deswegen würde ich da nicht dieses Verfahren ändern wollen. So, mit diesen weisen Worten würde ich jetzt um 22 Uhr dann auch schon die Rednerliste schließen, würde Ride of Pali noch einmal dann kurz zu Wort kommen lassen und damit dann die heutige Bundesvorstandssprechstunde beenden. Utzer, ich würde sagen, sprechen wir gleich dann hier am Saalmikrofon weiter bezüglich des Nachbereitungsmumbles und dann euch noch einen schönen Abend. Darf ich noch mal eben was sagen? Moment, jetzt sind noch zwei Leute hoch ans Saalmikro, ihr macht mir langsam Spaß, ey. Jetzt haben wir 22:01 Uhr. Na gut, okay, ihr dürft noch, aber danach ist jetzt wirklich die Redenliste Schluss und ich brauche euch möglichst kurz zu halten, weil wir schon über der Zeit sind. Ja, Hami, wie geht's denn jetzt weiter mit der Mandatsträgerabgabe und machst du denn jetzt den nächsten Termin mit Julia? Wie geht's? Hallo? Irgendwas stimmt gerade mit meinem Netz nicht oder so. Wie geht's weiter mit der Mandatsträgerabgabe? Ich meine, wurde ja abgelehnt, ne? Also so. Gab es ja keinen speziellen Grund, so habe ich den Eindruck, dass man das im Prinzip ja nochmal vorbereiten kann und nochmal ins Rennen schicken kann. Jetzt ist Tag 1 nach dem BPT, gönnen wir mal irgendwie ein paar Nächte Schlaf. Außerdem ist es ja nicht allein mein Antrag, sondern da stand ja der Bundesvorstand dahinter. Also, keine Ahnung. Frag mich nächste Woche, okay? Alles klar. Und Reinhold, noch einen Satz oder zwei maximal? Reinhold aus Duisburg. Ich bin Administrator der Seite von den Sozialpiraten und ich habe da ein technisches Problem. Ich habe zwar den Webmaster angeschrieben, den amtierenden, aber er antwortet mir nicht. Was kann man da tun? Welchen Webmaster? Hast du jetzt an support@itpiratenpartei.de geschrieben oder was? Genau, den habe ich angeschrieben. Thea aus Größe oder so. Wann hast du es dann angeschrieben? Vor 4 Wochen knapp. Ticketnummer raussuchen, nochmal neu anschreiben mit der Ticketnummer dran. Ticket habe ich von ihm kein bekommen. Okay, dann nochmal anschreiben, mit Verweis, dass du da schon mal was geschrieben hast. Ist noch der Amtierende, ist das dann auch, der drinsteht, ne? Ja, schreib's nicht direkt an Thorsten, sondern schreib's wirklich an support@it.piratenpartei-de. So, danke, das war's. So, jetzt sei hiermit die Bundesvorstandssprechstunde offiziell geschlossen, die Bundesvorstände für heute Abend entlassen und wir hören uns dann morgen Abend wieder im Team Polgif. Da sehe ich auch mindestens zwei meiner Bufus eh wieder. Ich wünsche euch schon mal einen schönen Abend, wenn ihr jetzt offline geht und ich quatsche mal kurz mit dem Utzer, weil von wegen Nachbesprechungsmumble. Okay, gut. Dann vielen Dank und noch einen schönen Abend euch. Danke, Giorgio, für die Moderation. Immer wieder gerne. Die Aufnahmen bitte ich trotzdem einzustellen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und danke. Macht's gut. Heinerle, machst du noch kurz die Aufnahme aus?